Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte heute in die Sendung so ein bisschen hineinkriechen mit gedämpften Tempi und starte einfach mal mit einem Duo, von dem ich sehr angetan bin, das Anfang dieses Monats, im März also, sein Debütalbum veröffentlicht hat. Die Rede ist von dem britischen Duo ATOS. Diese Buchstabenfolge steht für A Taste of Struggle. Aus diesem Album möchte ich was spielen, dazu einen Remix. Es gibt einen Titel, der heißt nun auch so, A Taste of Struggle. Den haben Scream auf der einen Seite remixed und auf der anderen Komodo. Und eben diesen Komodo-Remix von ATOS und ihrem A Taste of Struggle, den möchte ich hier zunächst spielen. Level 3. ignorant people. They do what they know. Don't blame your lover. Don't blame your heart. Don't blame the people. They just do what they know. When the summer through, I felt pressure. Don't wanna see the numbers. I wanna see heaven. You say the truth. Write a song for me. I say I'm sorry, I won't do that, I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. thinking it over. What if the way we started made it something cursed from the start? What if it only gets colder? Would you still wrap me up and tell me that you think this was smart? Cause lately I've been scared of even thinking about where we are. Is a win again. 1234 bei der Schreibweise seines Künstlernamens reduziert oder killt gewissermaßen subtract sämtliche Vokale aus seinem Namen, so dass also die Buchstabenfolge SBTRKT übrig bleibt. Er ist der Mann mit der Maske als solcher, zumindest berühmt geworden bei seinen Live-Auftritten, hat ein großartiges Debütalbum veröffentlicht mit sehr tragenden, prägnanten Stimmen, unter anderem von Jesse Ware oder auch Sampha, und hat parallel zu seinen Albumarbeiten eher experimentelle Tracks produziert, die er jetzt veröffentlichen wird als dreifache 12-Inch. Vorab gibt's die Sachen auch als Download unter dem Oberbegriff Transitions. Vorher firmieren diese insgesamt 6 Tracks von Subtract, von denen ich hier einen gespielt habe. Davor hatten wir gehört Banks, auf deren Debütalbum die ganze Welt dem Vernehmen nach wartet. Ich habe das genaue Release-Date jetzt nicht im Kopf, April, Mai, müsste aber ungefähr hinhauen. Ich habe nochmal einen älteren Titel von der Amerikanerin gespielt, nämlich Waiting Game. Und auch davor der Titel kam so im bedächtigen Karawanentempo daher und stammt von Sam Smith, ein Mann, der eine erste nachhaltige Duftmarke nach meiner Erinnerung auf dem letztjährigen Disclosure-Album gesetzt hat. Großartige Stimme, der dann als Gerücht auch durch das Eurosonic Festival in Groningen Anfang des Jahres in den Niederlanden waberte als Geheimtipp. Und jetzt, wie ich vor kurzem erfahren habe, als einer der Top-Acts für das diesjährige Haldern-Festival auch bestätigt ist. Money on My Mind gehört von Sam Smith im Salute Remix. Ich habe in den letzten Wochen viel geredet von, ich bin viel bei Debüts hier in diesen Minuten, von dem Debüt des Mauritius-Briten Mo Colour, das, wenn ich ganz genau sein will, heute Nachmittag um 16 Uhr bekannt gemacht wurde. Es wird sein Debütalbum natürlich in den üblichen Formaten, sprich Vinyl und CD, geben. Wer aber eben heute Nachmittag bereits die Bandcamp-Seite von Mo Colours besuchte, und das habe ich natürlich reflexartig sofort getan, der konnte das Album dort auf seiner Bandcamp-Seite zu einem Preis, ihr kennt womöglich dieses Spiel, den Mann, Frau als Kunde selber bestimmen kann, konnte, bereits digital erwerben. Das habe ich getan, bin hellauf begeistert. Die Stücke sind so kurz, es sind die üblichen kleinen Karibik-Dubstep-Dub-Reggae-Skizzen, dass ich beschlossen habe, einfach mal 3 kleine Pieces aus diesem Album hintereinander zu spielen. Hier ist Mo Colours mit seinem gleichnamigen Debütalbum. this has got a lot to do with you. Drei Titel eben aus dem Debütalbum von Mo Colors. Dieser Titel hier, finde ich, hat so eine bestimmte Voodoo-artige Magie. Erinnert mich an alte Werke des Leftfield Dubstep-Labels Skull Disco in Klammern Shackleton. Stammt von wem auch immer. TMSV ist die Buchstabenfolge, die ich hier im Moment nur anbieten kann. Neue 12er Hayes VIP. Und das ist genau der Track, den ich spiele. Von TMSV.

Ein wunderbares Album, aus dem ich den vorletzten Track gespielt habe, ATOS, A Taste of Stranger. So heißt auch dieses Album. Sehr smoky, trippig geraten, Emo-Dubstep, wenn man so will, was mich bewogen hat, einen älteren Titel dran zu hängen, gerade verklungen von Feller. So wird er wohl ausgesprochen aus seinem Album Tides. Hier habe ich einen Track, dem ich, wenn die Zeit es zulässt, einen weiteren von ihm, von Lian Vinehall, folgen lassen möchte. Music for the Uninvited ist ein fürstliches Doppelvinyl mit insgesamt 7 Tracks, veröffentlicht auf dem 3024-Label des gebürtigen Niederländers Martin Dijkers. Ihr werdet gegebenenfalls einen ganz bestimmten Sound hier ausmachen. Lian Vinehall hat nämlich sämtliche Tracks auf Kassettenrekorder aufgenommen und sich generell an die Zeit erinnert, als seine Mutter ihn damals zur Schule gefahren hat und die Musik im Auto eben aus dem Kassettenrekorder kam. Erlaubt, dass ich doch vielleicht nochmal mit 3-4 Sätzen zurückblicke auf das, was ich gespielt habe. Die letzten, genau genommen 1,5 Titel, gingen an den wunderbaren Produzenten Lian Weinhold, den ich in der Vergangenheit auch schon mit Veröffentlichungen von ihm auf dem Aus Music Label gespielt habe. Jetzt also auf, ich sag das Label ruhig nochmal, das ist diese Ziffernfolge 3024 3024 von Martin Dijkers, das Label benannt nach der Postleitzahl von Den Haag. In der Stadt ist er aufgewachsen, er, der inzwischen wohl in den USA lebt. Lian Weinhold, 7 Titel sind darauf. Zum Ende hin wird es sehr abstrakt, sehr downbeatig, wenn man so will. Und man hört gelegentlich auch die Geräusche eines Kassettenrekorders, diese Stop-and-Go-Tasten. Also das Ganze sehr authentisch, sehr liebevoll produziert. Man hat wirklich die Gelegenheit, in eine rauschige Gesternwelt abzutauchen auf einer Länge von insgesamt 7 Titeln. Dann habe ich noch einen sehr schweren, cineastisch geratenen, dunklen Dubstep-Titel gespielt. Ich habe, glaube ich, den Artist genannt, Distance, der schon lange dabei ist. Es gibt eine neue 12er von ihm, die Outer Limits EP mit insgesamt 4 Tracks besetzt, daraus Broken Dawn. Und auch das hatte ich nicht erwähnt, ich habe ein sehr wobbeliges Dubstep-Monster gespielt, so leicht mit Garage-Beats versehen von Double Helix. Der Titel London VIB findet sich auf einer Compilation Key Sound Recordings Present This Is How We Roll. Und hinter dieser Compilation steht ein Mann, von dem ich persönlich in den frühen Tagen der Dubstep-Musik sehr viel gelernt habe. Er heißt Martin Clark. Er ist in erster Linie Journalist, beobachtet wirklich wie durch die Lupe die britische Bassmusik seit Stunde 1 und ist über die Jahre auch zu einem Produzenten geworden. Da nennt er sich Black Down und hat auch ein Label, eben Key Sound, und veröffentlicht auf diesem Label in loser Reihenfolge immer mal Compilations. Und die neue heißt eben This Is How We Roll. Einen Beitrag daraus habe ich gespielt. Und sie dealt mit sehr bassigen Tracks, die teilweise so ein bisschen Garage, Dubstep, aber eben auch Grime orientiert sind. Ich würde gerne einen weiteren Titel aus dieser mit insgesamt 14 Beiträgen besetzten Compilation spielen, nämlich von ihm. Von ihm selber, von Black Down, der traditionell mit einem Typen namens Dusk zusammenarbeitet. Damit haben wir schon 2/3 der Artists, die jetzt kommen. Dusk, Black Down alias Martin Clark und Farrah, nämlich mit dem Titel Lonely Moon, der einsame Mond. wish your lovers one two time. Are we still in sinners that make aim? We stand and watch as our men slain. We'll go the way that our men came. We'll go the way that our men save. The two walls, the sun's more high, and in our eyes we'll lose the time. The warmth with which the sun may came will show fell in our hearts again. For the man who once caused us pain, for the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. I think I hear sirens. Yo, kill the motherfucker, kill him right, man. Do the shit point blank, nigga. Don't motherfucker freeze. How you doing, murder right? Down for more than 187, nigga. Chiefin' on that, think I hear my heart beat. Smokey got me rolling stogies on the dark street. This Jack's nigga, cause he got some shit we can't afford. Another day in Gary, another couple niggas in the morgue. He got the beat and his weed crumbs on plush seats. Niggas wanna hate, they can get a tape, the white sheet. And instead of talking my chopping, me gonna let it rip. All the bullets that got my name on, still in the clip. Like a bitch, I was a virgin, hope she let me fuck. Pray I'm rich before a nigga bust his last nut. Homie 84 got the same rims that mine had. Freddy jumped up in it like freshman year with the dime bag. I started small time, dope game, cocaine. Pull a stick up to the nigga from a no name. Diamond bezel went from pebbles to a whole thing. Now the point detectives in my section on my own name. Kids, nigga, shot. What you know about that motherfucker point blank murder, nigga? Motherfucker, all right, nigga. What you know about that motherfucker strong hard shit, nigga? A100, you know what I'm saying, bitch? Been there, done it, you know what I'm saying? That damn motherfucker ski mask. What you know about that motherfucker duct tape to a nigga face, nigga? You know what I'm saying? That real shit, motherfucker putting holes on the motherfucking ground, nigga. Whole families, nigga. kids, everything, goddamn. Grandma, uncle, cousin, everybody on the goddamn floor, bitch. Yeah. Slam. And now to gangbusters and facts that show the operation of our law enforcement officials in their war against the underworld. Thinking about it. Sweet. I'm gonna tell my children's children what life is all about. And hoping they'll have just enough soul to figure it out. I wanna get some hot stuff. How do you want it? I'll take it. Got that. How do you want it? Well, big dog. How long? Master magic, make it faster. Got these dreams of laughter and bliss, miss. How do you want it? Take it how I take this. Greet me, how's it going? Take it easy, breathe me, take it away. Your brain feed me, breathing. Ever so subtle, not wheezing. Do what I gotta do, for reasons. Obstacle courses change like seasons. Banishing rituals to fight demons. We all do shit for biscuits and cheeses. Never know how I react, it's worth features. At least it's how I roll through control. Cold times remind the mind of those folks. So cold, chill the mind. Hot cold goes deep, rise off the top. Gotta hope so fiends gotta stroll the block. On tippy toe, crack eyes over the head like mistletoe. Little does Poe know the riches of real gold. To study the vocal, summon the total. The money is so-so, the thrill is a whole goal. Under the moho, I rise to my foes' hold. We can do it for business. Sick of the kitchen, illuminated and gifted. Hickey and friend in the energy spent it. Had to invent it, hope it removes debt. Doing the damn for my caps in Graceland. Putting the self in the way so I can face grands. I'm dreaming, right? Yeah. You better move your ass. Gotta make this cash. Gotta re-up my stash. Gotta feel things right. I gotta smoke my hash. Gotta do my dance. I gotta get advanced. I think I'm on the road, can't recall the right code, slow-mo, long pipe, I got a dope stroke. Compass don't need it, got a will like Phoebe Seymour. Gotta feed it, from Phoenix, cool cat Felix, double helix, get cream and find peaches. It's worth the God teaches, leeches take the shit, fake cleavage. Titties totally getting tickly, tip of the iceberg, things are getting nipply. Especially what you do mentally, ecstasy, what's your best recipe? Cyrus and Isis wrestling. Eve takes off the leaves so sexily. The moon begins to bloom next to me. Etheric woman energy. Aside from all the grind, I gotta take this. Prometheus gotta rise, it's just basics. Take this. Dimensional matter. I gotta face this. To me it's all changes. In different places. Don't matter if it's different races. We use the same phrases. All up in the same places. Like yo, who places? You better move your ass. Gotta feel this cash. Gotta re-up my stash. Gotta feel things right. I gotta smoke my hash. Gotta do my dance. I gotta get advanced. That's right. To all my people doing what they're supposed to be doing, staying on their own path. I love you. Congratulations. Anzahl 4, Ladies and Gentlemen, wir hörten in der Reihenfolge den amerikanischen House Electro Boogie Produzenten Walter Jones. Danach kam erneut Mo Colors ins Spiel und nach Mo Colors habe ich einen kleinen Ausschnitt gespielt aus der Kollaboration zwischen dem Produzenten Madlib und dem Rapper Freddie Gibbs. Das Album der beiden großartig produziert mit sehr dunklen Beats, sehr verschachtelt, sehr verdreht ineinander, heißt Piñata. Gerade verklungen ist ein Typ ebenfalls aus den USA, der heißt Trees. Und der kommt mit harten Kontrabässen teilweise daher, mit kakophonischen Bläsern, mit ziemlich viel Noise, aber immerzu auch Rhythmus betont und nimmt auf seiner Rootwork betitelten EP an einer Stelle den Detroit-Rapper, Dichter und, wie ich lese, Ägyptologen Intricate Dialect mit ins Boot. Und genau den haben wir hier über diese nervös rappelnd im Hintergrund befindlichen African Percussions Rappen hören. Trees Rootwork EP, absoluter Tipp meinerseits, der ich jetzt weitermachen möchte mit dem New Yorker Rapper Life. I can do with a rainbow punch. Legendary cherry, the flavor is too much. Pick of the pack and the best of the bunch. Most of me younger, you feeling the cunt. Slash, watch my star food shake. Eat the pineapple upside down cake. Plus, bitch got your back on break. Clear landlord holes in the walls I make. Like, homie, I'm gully. I bully the bully. I work the machine like levers and pulleys. Never got suspended, never been arrested. Undercover rush, only God could assess it. I can't settle down, only live in the present. No regrets, no honorable mention. I'm a man's man. Literally, damn. Look how my problem is a prejudice. Ignorant, plagiable in mind, cause I'm getting it. But I'm so on, so it's all irrelevant. I ain't got no beef, cause I'm sure with like 100 crews. Hit the dance floor, and I got like 100 moves. Plus, I'm getting hit up by like 100 dudes. But I'm letting look for me like these clues. Dudes be talking that poppycock crack jacks. All you new New Yorkers can have that. Look at all the way that I used to move. Fast X, when I graduated, and had to move past it. His gut that is back was like snapback. Kiki Jen, I broke the code, crack that. Got a hip hop card like, ooh, bring the gate back. Big money, vendor, white nigga, pass age that. Don't like father me, I'm a part of me. Cause I stop feeling niggas for free, that means no more. Hand me down for your boy, that collection is close. Homie, I'll be at these shows, yo. Me and my friends watch as we rip our sets. Like, no disrespect, but let me speak for myself. If someone asks for your help, we get five on me, yeah. 5 stars in this bitch, and I'm the ignorant bitch. Cause this watch my demo better, and every time it's catch. I live in a bliss, I keep a look in the wrist. And then a stiff in the other, I'm fucking you in the fist. I see the one you can kiss, cause I'm the prince of this shit. Turn it up for my people in the club. I'm feeling cute, feeling busy. I got rookies on deck, and now it's me and your ex. Having casual sex, y'all broke up cause of the text about me being the next. I'm rubbing kissing her neck, and showing you disrespect. Next time keep your man in check. Got it. Pull up to the tailgate. Watch how I regulate. We getting this state to state. These votes. If you don't know, you late. I was just being a creative dude. I paid my dues and I came through. Now I'm buzzing around countries like Busy Bees, just getting it like. Thank you. Or I get sadist. I'm in the corner crying, what's this?

tough, I'm not giving it up. From slot three in the dust to top billing, what's up? You not lifting us up, you not with us. A hop, skip, and a jump. Rock spliffing the pump, it's not physics but tough, I'm not giving it up. Slide grit in the dust, the top billing, what's up? Not lifting us up, not with us. Get out my face, man. Not lifting us up. I don't wanna hear that negativity. That's it. I only want positivity in my area. Yeah. What up, Swiss and Clay? Svetzen Klenk ist Produzent, kommt aus Los Angeles. Hier hören wir ihn auf seinem Album aus dem April letzten Jahres, You Me Temporary, an der Seite des Rappers Doc Illingsworth. Genau. Das hier sind nicht die alten House of Pain. Wir werden Svetzen Klenk gleich im Anschluss an die südafrikanische Crew Ill Skills, die ich jetzt spiele, in komplett anderer Mission hören. Fresh weaves, fed asses, bottles of the Jameson and Henny we chillax with. Beer and some cider for refreshments. House music, hip hop, quite doing some jazz. Politic about any topic you pick and get lighter when the liquor starts to kick in. Thighs so thick and her skin so beautiful. Her lips look sweet as a plum. I'm a plumber, sit your bum on my lap. Throw it down in the kitchen and a freak it up in. Now that's what she said. Cash and cash, be what you know about that hood life. Struggle in the ghetto, but we living for the good life. In town, in the suburbs, acting extra ghetto. So a racist, remember TIA, hey. Cash and cash me, what you know about the hood life. Struggle in the ghetto, but we living for the good life. In town, in the suburbs, acting extra ghetto. So a racist, remember TIA, hey. It's a love supreme. It's a love supreme. Cheer. Ich hatte seinen Namen eben erwähnt. Der amerikanische Hip-Hop-Produzent Swetson Clank hat sich an eine Compilation gewagt, die er selber im Verbund mit Mr. Goodman Yacht by Nature nennt. 28 Titel, abenteuerlich und gleichsam genial ineinander gemischt. Steely Dan, Eagles, Toto, viele große Namen dabei. Großartig das Ganze und frei downloadbar, wenn ihr mal Lust habt zu schauen. Swetson Clank and Mr. Goodman, Yacht by Nature. Ihr werdet das garantiert sofort finden. Schaut euch die Seite bitte an. Das Cover dieser Compilation ist so unbeschreiblich schräg. Ein Typ aus den frühen 80ern, der aus meiner ganz persönlichen Sicht sowas von verboten aussieht. Also ich gehe regelmäßig seit etwa 2-3 Wochen immer wieder auf diese Seite. Und nur um mir das Cover anzuschauen, die Musik habe ich ja. In Kürze erscheint auch der erste wie könnte man sagen, Yachtrock-Sampler aus Deutschland, Too Slow to Disco heißt er. Zusammengestellt hat ihn der Berliner Markus Liesenfeld, einigen vielleicht besser bekannt als DJ Supermarkt. Und aus dieser Compilation Too Slow to Disco möchte ich dann gleich noch auch einen Titel spielen. Kiss the girl. So, ich würde gerne noch ein, zwei Dinge nachtragen. Wir hatten von dem angesprochenen Sampler, der erst in einigen Wochen erscheinen wird, aber ich sah die günstige Gelegenheit, ihn hier auch einzusetzen. Too Slow for Dancing heißt der, hatten wir, der ist gut zusammengestellt, einen Titel der Doobie Brothers gehört und davor Swetson Clank zusammen mit Mr. Goodman, ihre Herangehensweise an Yachtrock mit großartigen Titeln, mit Möwengeschrei, ans Land schlagenden Wellen und natürlich das Wichtigste, was auf einer solchen Compilation nie fehlen darf, das sind die im Glas klappernden Eiswürfel. Ich hoffe, man hat die insbesondere zu Beginn hören können. Abgeschlossen habe ich die Reihe an Tracks unmittelbar vor Mitternacht, dann mit der New Yorker Band Ava Luna, die in wenigen Tagen ihr neues, insgesamt zweites Album Electric Balloon veröffentlichen wird. Und das hat mir heute beim ersten flüchtigen Durchhören so die Schuhe ausgezogen mit seiner Symbiose aus Punk und Soul, wie man es vielleicht mit den üblichen Wenns und Abers von Bands wie zum Beispiel Make Up oder noch früher James Chance und seinen Contortions kennt. Das ist ganz, ganz großartig. Erscheint am 4. April Ava Luna Electric Balloon. So, jetzt möchte ich weitermachen mit dem britischen Hausproduzenten Route 94 und seinem aktuellen Track My Love, den wir hier im Billion Remix hören. Hey! melodischer, bassgeprägter House aus London größtenteils. Hier ist ein Titel von einem Produzenten, der nennt sich Swords und teilt sich mit einem Kompagnon namens Sorcery ein so auch betiteltes Label, Swords and Sorcery. Auf ihrer aktuellen Veröffentlichung übernehmen beide jeweils einen Titel, der von Swords namens Oiled, den ich hier spiele, gefällt mir einen Tacken besser als der von Sorcery. Davor habe ich das Duo Monday Club gespielt mit dem Titel Way You Do und davor, das hatte ich glaube ich schon gesagt, Route 94. Heute, am Montag, ich muss korrekt bleiben, erscheint das Album einer französischen Band, auf das ich derart gespannt bin, man kann es sich kaum vorstellen. Diese Gruppe heißt Coming Soon, kommt aus einem vergleichsweise kleineren französischen Ort. Ich hätte mir den Namen aufschreiben sollen, ich kann ihn im Moment hier bei mir in diesem Durcheinander nicht entdecken. Diese Coming Soon sind dem Vernehmen nach vor 7, 8, 9 Jahren etwa gestartet als Folkband und zu denjenigen, die sie am Anfang förderten, sie so ein bisschen unter ihre Fittiche nahmen, gehörte die New Yorker Anti-Folk-Ikone, Dawson. Tanya Dawson, meine Güte, ihr Vorname ist mir Kimya Dawson, so muss es meines Wissens heißen. Auf jeden Fall hat diese Gruppe Coming Soon sich unglaublich entwickelt hin zu elektronischer, staccato-hafter Popmusik und im Oktober letzten Jahres erschien eine Single, die ich eigentlich schon längst irgendwie hätte einsortieren sollen, was aber nicht geschehen ist. Ich habe die immer in meiner Nähe gehabt. Disappear Here heißt dies, mit 5 Titeln besetzt, darunter einer, der heißt Diamonds und ist ein Cover des gleichnamigen Rihanna-Songs. Das, was die machen, ist wirklich klasse und ich kann gar nicht anders, als nochmal auf diese Single mit insgesamt 5 Tracks besetzt zurückzugreifen. Vermilion Sands ist der erste Track darauf, der morgen auf dem Album, das ich schon einsehen, aber nicht komplett hören konnte, in einer sogenannten Extended Version auf jeden Fall zu hören sein wird. Und dieses Album, das morgen erscheint, von Coming Soon aus Frankreich, heißt Tiger Meets Lion. 1 Live 4. Ich bin heilfroh, dass mir eben der Name Kimya Dawson eingefallen ist, während dem nicht, sondern ständig jetzt noch hier. Und wir haben überlegen und wir hätten möglicherweise das gigantischste Sendeloch gehabt, was dieser Planet jemals ja gesehen, sagen wir mal in diesem Falle, gehört hätte. Aber das sind so diese Verdrehungen, diese Verwechslungen. Je älter man wird, desto schlimmer wird das ja, weil sich irgendwo in den Windungen des Gehirns zahllose Namen ablagern, die können dann schon mal so verrutschen. Also ich persönlich, ist mir schon öfter passiert, dass ich Kimya Dawson, zum Glück ist mir ihr Name auch korrekt eingefallen, verwechsle. Das wird vielleicht gar nicht unbedingt jeder nachvollziehen können, mit Tanya Donnelly von den Breeders, wenn ich mich recht entsinne. Und ich hatte eben Tanya Dawson, also es ist fürchterlich. Derzeit kann man sich auch, ich will ganz kurz sagen, wir haben Beatty Heart gerade gehört, die Londoner Band Beatty Heart mit ihrer Single Canute's Coming Round. Man kann sich derzeit auch mit Eichen unfassbar vertun, also die Häufung ist so unglaublich, dass ich doch mal versuchen will, zumindest einen Teil der Bands und Acts, die mit diesem wunderbaren Baum im Namen dealen, hier zu spielen. Da gibt's zunächst aus Baltimore das Duo Y-Oak. Dann gibt's, wenn ich die in meinem Wust gleich finde, die niederländische Band I Am Oak, also ich bin Eiche. Und dann zurück in die USA gibt's auch noch die Mighty Oaks. Ich bin nicht sicher, ob ich die eingepackt habe, die mächtigen Eichen. Die klingen teilweise recht unterschiedlich, obwohl es im Grunde um ein und denselben Baum geht, die Eiche halt. Hier ist zunächst Y-Oak mit Glory. Try summer in the nighttime, we make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we? Country to find our love. The youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out. We held up through the night, cold star by the fireside. We held up through the night, we held up through the rising light. We held up through the night, burned the flames. The world will know our name. Quite to it, I'd just be hungry alone. brings. And it's winter as she melts into spring. There's something that she knows that draws mountains out of valleys and ashes out of snow. And come out of the ground, up from the deep, from silence to sound. And drink the rain from these clouds, the sun's falling down like Lucifer's crown. 1Live hier. Ganz beeindruckende Frau, finde ich zumindest, die ich hier gerade gespielt habe. Scarlett O'Hanna ist Französin, wird im Laufe dieses Jahres ihr Album Romance Floats veröffentlichen. Im Mai ungefähr sollte das sein. Und vorab gibt es den gerade gehörten Titel Thieves. Sie agiert so etwas spooky, kammermusikalisch mit vielen sich wiederholenden, repetitiven Elementen und schafft so gewissermaßen musikalische Räume, die sie so sehr sparsam, spärlich nur ausleuchtet. Mit ihrer Stimme steht sie da so ganz frei drin irgendwie. Ich mag das unheimlich. Irgendwer hatte mir das Album schon zugespielt, das mir in Gänze unheimlich gut gefällt. Ich habe gelesen, dass sie im Sommer auf dem Apple Tree Garden Festival spielen wird in Diepholz. Das geht vom 24. bis 26. Juli. Und obwohl das Booking für dieses Festival natürlich noch nicht abgeschlossen ist, ist das Festival bereits jetzt komplett ausverkauft. Mit Scarlett O'Hanna, die wir hier gerade gehört haben. Davor habe ich einen Typen gespielt, den hatte mir jemand aus England geschickt, einen Typ namens Tom. Und der Mann, den ich gespielt habe, ist gleichwohl ein Australier, treibt sich aber meines Wissens sehr, sehr viel in Europa herum, sowohl in England wie auch auf dem Kontinent, hängt auch mal in Island ab und heißt Pete Uhlenbruch. Ein sehr deutsch klingender Name. Dieser Pete Uhlenbruch nennt sich als Künstler Owls of the Swamp und hat ein wunderbares Album veröffentlicht, das ich ein bisschen vor der Zeit spiele. Es wird ebenfalls erst im Mai herauskommen, aber das habe ich erst unmittelbar vor der Sendung festgestellt. Da war es ein bisschen spät. Ich wollte es unbedingt spielen und verbinde den eben getätigten Einsatz aus seinem Album Atlas einfach mal mit dem Hinweis, dass er Anfang Mai auch für einige Konzerte nach Deutschland kommt. Das habe ich schon sehen können, darunter eins in der Haldern Popbar, eben in Haldern. Owls of the Swamp, alias Pete Uhlenbruch. Folk mit leiser, leichter Elektronik. Davor habe ich diverse Eichen gespielt, die Mighty Oaks waren dabei, Y Oak, und abgeschlossen hatte ich das Ganze, wie erhofft, mit der niederländischen Band aus Utrecht kommen die, I Am Oak, die bereits im Februar, Mitte Februar, ihr Album Olds Songt, was immer das bedeuten mag, veröffentlicht haben. Die Niederländer können das im Moment echt gut mit so leicht hippieskem Folkrock-Schwerpunkten, Mr. and Mississippi oder auch diese Gruppe, die mir ausgezeichnet gefällt, I Am Oak, die ich erst mit diesem Album kennengelernt habe. Jetzt mache ich weiter mit Cesaria Evora. Miss Perfumado hören wir im Remix von 4Hero. De um poco perfumado, assim deixa morrer o flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma pomba nasce ninho. Über den mir bisher nicht bekannten Philipp Priebe lese ich, die Romantik sei die Triebfeder seines Tuns. Aufgewachsen ist er wohl in einer kleinen ländlichen Region im Südosten Deutschlands. Wunderbares Album The Being of the Beautiful heißt es, das exakt jetzt veröffentlicht worden ist von, ich sag nochmal seinen Namen, Philipp Priebe, und kann meinen gegebenenfalls gerne hinterher schieben. Mein Name ist nämlich Klaus Vier. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch verabschieden, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Bleibt bitte gesund, fühlt euch gut und wenn ihr Lust habt, seid auch wieder dabei am nächsten Sonntag hier in dieser kleinen Nachtshow. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, ciao.